Abschnitt 4 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Abenteuer, zweiter Teil. In Verbindung mit diesem Leiden steht nun, obgleich mein Arzt das immer noch bestreiten will, eine nicht unbedeutende Operation, der ich mich vor einiger Zeit zu unterwerfen hatte. Eine Operation? Aber ich bitte Sie. Nun, es war gerade nicht lebensgefährlich, setzte der Erzählende rasch hinzu, da er zu fürchten glaubte, dass seine schöne Zuhörerin deshalb vielleicht Besorgnisse zeigte. Aber jeder Schnitt in den menschlichen Körper ist gewissermaßen von einer Gefahr begleitet, da man nie wissen kann, welche Folgen daraus entstehen, welche edlen Gefäße verletzt werden. Ach, hören Sie, wenn es Ihnen recht wäre. Es war nur eine Balggeschwulst auf dem behaarten Teile des Kopfes, setzte der kleine Mann hinzu, nahm die Reisemütze ab und bog den Kopf gegen die Dame hinunter. Eine Balggeschwulst, etwa von der Größe eines Taubeneis. Sehen Sie, hier. Leicht beweglich unter den Fingern und eigentlich ohne besondere Schmerzen. Das Eigentümliche war aber, dass sie doch, wenn man lange daran drückte, wehtat. Die Geschwulst blieb sich dabei ganz gleich, ob die Zunge belegt war oder nicht. Wenn ich aber eine Weile gedrückt hatte, lief mir sonderbarerweise das Wasser im Munde zusammen und ich bekam dann einen höchst pikanten, fauligen Geschmack. »Aber ich bitte Sie um Gottes Willen, hören Sie auf!« rief jetzt die Dame entsetzt. »Ich werde ohnmächtig, wenn Sie noch 2 Minuten mit solchen furchtbaren Sachen fortfahren. Was gehen mich denn Ihre Geschwülste an?« »Aber sie ist ja operiert«, rief der Kommerzienrat, der zu glauben schien, dass sie ihn noch nicht recht verstanden habe. »Und eben das Zunähen da...« »Ich schreie um Hilfe, wenn Sie nicht aufhören«, unterbrach ihn die Dame und wurde wirklich totenbleich dabei. »Herr, ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich die ekelhaften Beschreibungen nicht mit anhören kann. Behalten Sie Ihre Lebern und Geschwülste für sich, oder ich setze mich hinaus zum Kondukteur auf den Bock. Jesus Maria, meine Nerven!« »Darf ich Ihnen vielleicht ein wenig Eau de Cologne anbieten?« sagte der Kommerzienrat schüchtern, der solche Einwendungen gegen seine Leiden gar nicht vermutet hatte, indem er in die Tasche griff, nach seinem kleinen Flakon zu suchen. »Das tut Ihnen vielleicht gut.« »Ich danke Ihnen, ja«, sagte die Dame und streckte die Hand aus, das Dargebotene in Empfang zu nehmen. Herr Mahlhuber hatte es aber selber noch nicht, und die rechte Rocktasche stak ihm so voll von verschiedenen Gegenständen. Eingewickelte Semmeln, Brillenfutteral, Schnupftabaksdose und dann das verwünschte Pistol, das er heute Abend fest beschloss, unten in seinen Koffer zu legen. Er konnte das kleine Fläschchen gar nicht finden und begann, da die Dame den Arm noch ausgestreckt hielt, die verschiedenen Gegenstände immer ängstlicher auszukramen und neben sich hinzulegen. »Ich begreife gar nicht«, murmelte er dabei vor sich hin, »wo die Dorothee das kleine Fläschchen anders könnte hingesteckt haben als in diese Rocktasche. Da, das hier ist eine eingewickelte Semmel, das hier«, er nahm das Pistol aus der Tasche und legte es neben sich hin, »das hier ist...« »Um Gottes Willen, was wollen Sie mit dem Schießgewehr?« schrie die Dame jetzt so laut, dass der Fremde ihnen gegenüber erwachte oder doch die Augen öffnete und einen flüchtigen Blick hinüberwarf, dann aber wieder in seine frühere Stellung zurückfiel. »Es ist doch nicht geladen!« »Bewahre«, lächelte der Kommerzienrat, der das Fläschchen endlich gefunden und ihr gereicht hatte, etwas verlegen und suchte, um sie selber zu überzeugen, durch den Lauf des verdächtigen Pistols zu blasen. Aber vergebens blies er die Backen auf und wurde ganz rot im Gesicht. »Es ist verstopft«, sagte er dann, entweder zu seiner oder des Pistols Entschuldigung. »Halten Sie das schreckliche Ding nur nicht gegen mich«, rief die Dame nichts weniger als beruhigt durch den verunglückten Versuch, »wenn es losginge.« »Ich will Ihnen beweisen, dass es keine Gefahr hat«, sagte der Kommerzienrat entschlossen, dem mutlosen, schwachen Wesen gegenüber, und den Hahn aufspannend zielte er auf die ihm gegenüberstehende Hutschachtel seiner schönen Reisegefährtin. »Um Gottes Willen, was wollen Sie tun?« rief die Dame, jetzt wirklich erschreckt, aber sie hatte keine Zeit, etwas Weiteres zu fragen, denn ein furchtbarer Schlag, der ihnen allen das Trommelfell zu zersprengen drohte, schmetterte mit einem vor ihnen hinzuckenden Blitze durch den engen Raum des Wagens, und im nächsten Augenblick schon füllte dichter, undurchdringlicher Pulverdampf das Coupé vollkommen an. Die Dame stieß dabei natürlich einen gellenden Schrei aus und fiel in Ohnmacht. Die Pferde rissen in ihr Geschirr und wollten durchgehen, und Postillon und Kondukteur brauchten wenigstens 10 Minuten Zeit, sie zu beruhigen und wieder in ordentlichen Gang zu bringen. Nur der Fremde, der für den Augenblick in dem entsetzlichen Pulverqualm vollständig verschwunden war, sagte kein Wort und saß umso unheimlicher und drohender in dem undurchdringlichen Qualm. Heiliger Gott, wenn er ihn getroffen und totgeschossen hätte! Der Kommerzienrat wagte nicht, die Hand auszustrecken, den furchtbaren Verdacht bestätigt zu finden oder zu zerstreuen. Der Wagen hielt endlich. »Ho, brrr, Gott verdammich, ob ihr stehen wollt, kopfscheue Bestien! Ho, brrr, so, mein Tierchen, so, gutes Tier, so, Schimmel!« tönten die Beruhigungslaute von draußen zu ihnen herein. Der Kondukteur sprang aus dem Cabriolet und riss den Schlag auf. »Heiliges Kreuzdonnerwetter, was ist hier vorgegangen?« schrie er zurückprallend, als ihm der weiße, warme Schwefelqualm entgegenschlug, der die willkommene Bahn ins Freie fand. »Was ist geplatzt?« Die Dame lag in Ohnmacht, und der Kommerzienrat konnte nicht antworten, denn sein ängstlicher Blick suchte durch den weichenden Nebel die lautlos dasitzende Gestalt des Fremden. Nur erst sicher wollte er sein, dass dort kein Unglück geschehen wäre, wenn er auch natürlich nicht begriff, wie eine Ladung, und eine so furchtbare Ladung, in die für ganz harmlos gehaltene Waffe hineingeraten sein konnte. Wie sich der Nebel verzog, wurde auch das Gesicht des Fremden in der anderen Ecke sichtbar, aber so unheimlich verzerrt, rot und drohend, während die Augen unter den halb zusammengekniffenen Brauen wild und lauernd vorblitzten, dass der Kommerzienrat ihn schon am Arme fassen und ins Leben zurückschütteln wollte, als der Kondukteur die Stille wieder unterbrach. »Wer ist tot?« rief er, und keineswegs bloß im Scherz, denn das unheimliche Schweigen im Wagen kam ihm selber verdächtig vor. »Himmelsakrament! Wenn sich jemand eine Kugel durch den Schädel schießen will, braucht er sich doch dazu nicht auf der königlich-bayerischen Eilpost einschreiben zu lassen, dass einem die Pferde noch am Ende durchgehen und außerdem Unheil anrichten. Das ist nun der zweite. Nun«, setzte er dann erstaunt hinzu, als er die 3 Passagiere nach und nach durch den Qualm erkennen konnte und alle noch am Leben fand, wenn er auch des Kommerzienrats vis-à-vis noch immer etwas misstrauisch betrachtete. Dass die Dame in Ohnmacht lag, verstand sich von selbst. »Was zum Teufel haben Sie denn da hier angerichtet?« »Ach, schwere Not«, rief er plötzlich, als sein Blick auf das neben ihm stehende Gepäck fiel. »Gerade in die Hutschachtel geschossen.« »In die Hutschachtel?« rief die Dame entsetzt, jetzt plötzlich und ohne weitere Hilfe aus ihrer Ohnmacht emporfahrend, und der Fremde drüben wurde immer röter im Gesicht. Heilige Mutter Gottes, mein Hut!« »Wer hat denn aber hier im Wagen geschossen?« rief der Kondukteur, jetzt mit strengerer Amtsmiene, während die Dame entsetzt über ihre Hutschachtel herfiel, den erlittenen Schaden zu besichtigen. »Ich werde Sie im nächsten Postamte anzeigen. Sieh da, was tun Sie mit einem geladenen Pistol in der königlichen Post?« »Postamt? Anzeigen?« rief der Kommerzienrat in tödlichem Schreck. »Und des vermaledeiten Pistols wegen, gegen das ich mich aus Leibeskräften gesträubt?« »Sie dürfen hier im Wagen gar kein Pistol haben«, sagte der Schaffner streng. »Ich wollte, ich hätte es nie gesehen«, rief der Kommerzienrat in ausbrechendem Grauen. »Da«, fügte er dann hinzu und schleuderte die Waffe, gar nicht an das aufgezogene Fenster denkend, mitten durch die Scheibe hinaus auf die Straße, dass die Scherben im Wagen herumflogen und auf die harte Chaussee draußen niederklirrten. »Jesus Maria«, rief die Dame, »mein Hut!« »Herr, die Scheibe kostet 1,25 Gulden«, rief der Schaffner. Die Frau zog in diesem Augenblick den zu Atomen geschossenen, wunderschön verzierten und früher einmal mit Bändern und Blumen geschmückten Strohhut aus dem durchschossenen Futteral. Die ganze gewaltige Ladung war schräg hindurchgegangen und hatte ihn vollständig vernichtet, dass die Stücken darum hingen, und jetzt, zum ersten Male, wurde auch der andere Passagier in der Wagenecke laut, der plötzlich herausplatzte, als ob ihm irgendein inneres Gefäß gesprungen sei, in demselben Moment aber auch fast einhielt und nun so heftig zu niesen und zu husten anfing, dass er ganz blau im Gesicht wurde und der Kommerzienrat wirklich für einen Augenblick sein eigenes Elend vergaß, nach dem Manne hinüberzuschauen. »Und hier, das ganze Polster ist zerschossen«, rief jetzt der Postbeamte, der die Hutschachtel fortgerissen hatte, nach dem zugefügten Schaden zu sehen. »Herr, Sie werden eine Heidenrechnung bekommen.« »Mein Hut, du lieber Gott, mein Hut«, jammerte dabei die Dame, »was setz ich jetzt auf? Was setz ich auf?« »Ich will ja gern alles bezahlen«, stöhnte der Kommerzienrat in völliger Verzweiflung, »wenn Sie mir nur sagen wollen, was es kostet.« »Schockschwere Not«, rief der Schaffner plötzlich nach seiner Uhr sehend, »jetzt haben wir hier schon 7,5 Minuten getändelt und ich komme zu spät auf die Station. Nehmen Sie Ihren Rock da hinein, Madamchen. Werfen Sie den Bettel auf die Straße, er ist doch nicht mehr zu brauchen.« »So«, sagte er dann, die Tür zuschlagend und seinen alten Platz wieder einnehmend, »fahr zu, Schwager.« »Da unten liegt das Schießeisen noch«, sagte dieser mit einem schmunzelnden Seitenblick und dem linken Daumen über die Achsel deutend. »Sollen wir es liegen lassen?« »Was geht dich der Quark an? Fahr zu«, lautete die barsche Antwort des verantwortlichen Postführers. Die Peitsche fuhr aus und auf das Handpferd nieder, und dahin rasselte das Geschirr wieder in scharfem Trab, das Versäumte nachzuholen. Der Kommerzienrat hatte indessen einen schweren Stand im Wagen, die erzürnte und unglückliche Dame zu beruhigen, die wunderbarerweise an dem Hute zu hängen schien, als ob es ein Stück ihrer selbst gewesen wäre. Sie weinte und zankte und betrug sich etwa wie ein unartiges Kind, dem man irgendein Spielzeug zerbrochen und das sich nun weder will trösten noch beruhigen lassen. Zuletzt und kurz vorher, ehe sie die nächste Station erreichten, verstand sie sich endlich dazu, den höchstmöglichen Satz für Hut und Schachtel anzunehmen, was ihr der Kommerzienrat, froh, so gut wegzukommen, gleich an Ort und Stelle auszahlte, aber auch dann noch keinen Frieden hatte, denn, damit in Ordnung, fielen ihr plötzlich wieder ihre bis dahin ganz außer Acht gelassenen Zahnschmerzen ein, gegen die das zerbrochene Fenster nicht mehr geschlossen werden konnte. Und es zeigte sich jetzt, dass das unglückselige Pistol nach allen Seiten hin Zerstörung und Verwirrung angerichtet hatte. Der andere Passagier dagegen saß so ruhig und regungslos wie immer in dieser Konfusion und sagte kein Wort. Er musste jedenfalls stumm, vielleicht gar taubstumm sein oder wenigstens keine Silbe von ihrer Sprache verstehen. Aber dem Kommerzienrat gingen andere Dinge im Kopfe herum, als sich um den geheimnisvollen Fremden zu kümmern. Glücklicherweise kannte ihn niemand, denn mit der Post war er früher nie in Berührung gekommen und eingetragen nur unter dem anspruchslosen Namen Mahlhuber. Die paar Taler, die es ihm gekostet hatte, betrachtete er als Lehrgeld für spätere Zeit und pries sich immer noch glücklich, so billig davongekommen zu sein. Auf der nächsten Station bezahlte er auch die Scheibe mit 1,25 Gulden und Polster und sonstige Beschädigung des königlichen Postwagens mit 3,30 Gulden, dem er natürlich ein nicht unbedeutendes Geschenk für Kondukteur und Postillon beifügte, dieser Schweigen zu erkaufen. Er dankte auch seinem Gott, als er endlich Gelegenheit bekam, auf seinem schon früher bestimmten Anhalteplatz einige Minuten vor 9 Uhr abends aussteigen zu dürfen, der Gesellschaft, in der er sich nicht mehr getraut hatte, ein Wort zu sagen, wie der unangenehmen Erinnerung enthoben zu sein. Was für ein Glück, dass er Dorothees Vetter nicht mitgenommen hatte. An Ort und Stelle angelangt und nachdem der Schaffner sein Gepäck aus der Schoßkelle genommen, um das sich vor dem Postgebäude niemand weiter zu kümmern schien, nahm er Reisesack und Schirm, Stock und Sitzkissen aus dem Wagen, drehte sich dann noch einmal um und sagte mit einer verbindlichen Verbeugung nach dem Innern des Wagens zu, die von der Dame mit einem leise gemurmelten »Gott sei Dank« begleitet wurde, »angenehme Reise, meine Herrschaften.« »Gute Nacht, Herr Kommerzienrat«, sagte der Fremde, der bis dahin noch keine Silbe gesprochen und der also Betitelte stand, seine Reiseutensilien in beiden Händen, wirklich mit halb geöffnetem Munde vor lauter Überraschung da. Aber der Schaffner warf in dem Augenblick den Schlag wieder zu, die Pferde waren vorgespannt, und fort ging's mit schmetterndem Horngetön durch die stillen Straßen des kleinen Fleckens über das raue Pflaster hin, was die Tiere laufen konnten. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Klaus Missfeld.